downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, Folge 12 von eurem NBA und Basketball Podcast. Auch an uns ist die Saison nicht verletzungsfrei vorbeigegangen. Der eine ist erkältet und der andere hat sich das Knie kaputt gemacht. Aber da wir nicht solche Waschlappen sind wie die Jungs in der NBA, kriegt ihr den Podcast diese Woche natürlich trotzdem zu hören. Ja, man könnte sagen, meine Confidence ist auf einem All-Time-High. Da würde ich aber lügen. Sitz hier mit einer Bandage, freue mich nicht so sehr, dass das Knie kaputt gegangen ist, aber da kann man halt nichts machen. Auf der Couch sitzen hat auch seine Vorteile, da kann man vielleicht ein bisschen mehr Basketball gucken in meinem Fall. Insofern wird das euch wahrscheinlich dann auch zugutekommen in nächster Zeit. Ja, und ich schnief mir ein bisschen einen ab, also bitte ich das schon mal im Vorfeld zu entschuldigen. Vielen Dank nochmal für das Feedback diese Woche, was wir auf Facebook gekriegt haben. Richtig cool, das Los musste entscheiden bei den vielen Nennungen, die wir fürs adoptierte Team gekriegt haben. Es sind dann die Phoenix Suns geworden, über die sprechen wir ein bisschen heute. Und vorher gibt's wie immer ein Roundup durch die ganze Liga, News, Verletzungen, was ist uns aufgefallen. Freak of the Week, Stinker der Woche, alles wieder mit dabei. Anfangen würde ich ganz gerne wie letzte Woche mit ein, zwei Zitaten. Joe Johnson von den Brooklyn Nets wurde gestern gefragt zum Status oder vielmehr zur Befindlichkeit des Teams aktuell. In Brooklyn läuft es ja nicht so gut, wie ihr wisst. Er wurde gefragt, was denkst du denn, was nötig ist, um das Team wieder auf die richtige Spur zu bringen? Und er hat im Interview lange zögern müssen und dann gesagt, ich habe keine Ahnung, wie wir das Ding in nächster Zeit drehen sollen. Ja, von seinem Starspieler mit einem hohen Vertrag, von dem man eigentlich will, dass er so selbstbewusst ist, die Schüsse in den letzten Sekunden nehmen zu wollen, will man sowas eigentlich nicht hören, ne? Ja, nicht nur wir machen verbale Airballs der Woche, sondern auch Joe Johnson von den Nets. Ist eine schwierige Geschichte. Man hätte das vielleicht letztes Jahr nochmal mehr abgekauft, als so gemunkelt wurde, dass Jason Kidd noch nicht ganz genau weiß, wie man coacht und da noch nicht das Zepter wirklich fest in der Hand hat. Jetzt, wo sie aber den Trainerwechsel vorgenommen haben und dann alten Kempen eigentlich an der Seitenlinie stehen haben in Lionel Hollins, müsste man sich eigentlich vorstellen, dass es da wenigstens bei den Trainingseinheiten oder auch im Filmroom oder sowas dann eigentlich klappt. Spricht nicht unbedingt dafür, wie die Nets momentan aufgestellt sind, spricht aber auch in gewisser Weise dafür, dass sie nur schwer anzugucken sind momentan. Wir haben eben mal drüber gesprochen, welche von den Teams, die so sich die Aspirationen haben auf die Playoff-Plätze, am wenigsten attraktiv sind, sich mal beim League Pass ein Spiel anzuschauen. Und da sind die Brooklyn Nets tatsächlich recht weit vorne. Sprich, die spielen jetzt nicht den attraktivsten Ball und wenn du dann natürlich auch nicht gewinnst und sie haben jetzt einen Rekord von 6 von 9, haben in den letzten Spielen nicht wirklich so gut gespielt, haben 7 abgegeben in der letzten 10. Insofern kann ich auch irgendwo verstehen, dass Joe Johnson jetzt erstmal nicht weiß, wohin. Und er war auch persönlich halt derjenige, der in den letzten Jahren, wo es schon häufiger mal gehapert hat, nicht derjenige war, der irgendwie nicht seine Leistung gebracht hat, sondern er war gerade derjenige, der noch am ehesten den Karren da aus dem Dreck gezogen hat. Ja, bei Brooklyn sehe ich immer so ein bisschen das Problem, dass viel zu viele Alpha-Tiere in dem Team rumlaufen. Joe Johnson ist einer, Darren Williams der andere, Kevin Garnetts Meinung will auch immer noch gehört werden, Brook Lopez' Rolle ist immer größer geworden in den letzten Jahren, Paul Pierce haben sie abgegeben, dafür Lionel Hollins, also auch so einen starken Mann jetzt an der Linie, dessen Worte auf jeden Fall auch Gewicht hat, dann ganz oben den Owner, der sich auch nichts sagen lässt, also ich glaube, das ist die Rollenverteilung da in dem Team ist relativ schwierig. Jemand, der überhaupt keine Probleme mit seinem Selbstbewusstsein zu haben scheint, ist Derrick Rose. Der hat unter der Woche ein Interview gegeben, wie es denn um seinen Gemütszustand steht. Und er hat gesagt, my confidence is through the roof. Heißt so viel wie, er hält sich für den besten Point Guard der Liga, wenn er denn fit ist. Und da haben wir gerade auch schon mal drüber gesprochen im Vorfeld. Und ich finde, oder wir waren beide der Meinung, bestätige doch erstmal die Leistungen der anderen Top-Point-Guards in der Liga und spiel mal ein paar Spiele am Stück, bevor er sowas loslässt. Vielleicht würde ihm auch so eine Pressesperre oder sowas ganz gut tun, ne? Ja, den Code habe ich vorhin, glaube ich, ein bisschen vermasselt und wollte ihn nachmachen und hörte sich aber ähnlich an. Also meinem Knie geht es jetzt nur unwesentlich besser als Derrick Rose Knien in den letzten Jahren. Ist immer ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, als er sich verletzt hatte, das Jahr, nachdem er MVP geworden ist, hatte er auch mal so eine Pressekonferenz, wo er gesagt hat, why can't I be the best player in the league? Gesagt wurde, ja, LeBron ist jetzt total der, das Alpha-Tier und der beste Spieler der Welt. Und das hat mir imponiert, muss ich sagen, weil ich dachte, okay, als wirklicher Starspieler brauchst du dieses Mindset, beziehungsweise es kann dir auf jeden Fall sehr gut tun, zu sagen, hey, ich habe das Potenzial, der beste Spieler der Welt zu sein und das möchte ich auch, diesen Anspruch möchte ich auch jeden Tag zeigen und voranbringen. Insofern war das nachvollziehbar, nur jetzt ist er so ein bisschen sogar im eigenen Team vielleicht in der Hackordnung ein bisschen nach hinten gerutscht. Natürlich, die Teamchemie stimmt, das sagt auch keiner, aber man muss sich jetzt langsam ernsthaft fragen, wenn er wirklich jetzt nur alle zwei Spiele spielt und dann 25 Minuten, dann ist er weit davon entfernt, irgendwie die Confidence zu haben, die er in seiner MVP-Saison hatte, wo er über jeden Mensch drüber gedankt hat und 20 Layups gefühlt pro Spiel erfolgreich abgeschlossen hat. Insofern wäre da vielleicht besser beraten gewesen, zu sagen, hey, ich bedanke mich bei meinen Teammates, dass die so einen guten Ball spielen und ich meine Confidence wieder aufbauen kann. Genau das habe ich dazu auch gedacht, weil die Jungs, die gerade das Team zu dem Rekord führen, den sie gerade haben, das sind ja im Grunde eher die Stilleren und die nicht so in der Presse rumposaunen, was für tolle Hechte sie sind. Das sind Pau Gasol und vor allem Jimmy Butler. Die machen ihren Job ganz ruhig und trotzdem spielen sie eine überragende Saison, tragen das Team und ich fand auch, es hätte Derrick Rose besser zu Gesicht gestanden, hätte er sich jetzt ein bisschen zurückgenommen, erstmal wieder zu seiner Leistung gefunden, konstant auf dem Spielfeld gestanden und dann eben verbal die anderen Point Guards angegriffen. Eine Sache habe ich noch, und zwar nur einen Stat, der mir heute ins Auge geflogen ist. Kobe ist der erste Spieler in der Geschichte der NBA, der 32.000 Punkte und 6.000 Assists aufgelegt hat. Hat er gestern in dem Overtime-Win gegen die Toronto Raptors geschafft. Ich finde es so schlimm, die Lakers auch teilweise anzugucken sind, finde ich es tatsächlich trotzdem immer wieder bemerkenswert. Klar nimmt er sich gefühlt 100.000 Schüsse pro Spiel, aber es ist seine 19. Saison. Er ist aktuell der Scoring-Leader der NBA und so 32.000 Punkte und 6.000 Assists, ob man Kobe jetzt mag oder nicht, da kann man schon mal den Hut vorziehen, denke ich. Ja, hat er einfach wieder bestätigt. Hat ein Triple-Double aufgelegt gestern. Und eine Szene ist wieder so ein typischer Kobe-Moment gewesen. Ich weiß nicht, ob du sie jetzt im Netz schon gesehen hast. Dann wird die neu für dich sein. Ja, geht rum wie ein Lauffeuer momentan in den Blocks. Wird im Prinzip gefoult, während er den Ball hat, so kurz vor der Dreierlinie oben. Ich glaube von Terrence Ross. Dann bleibt er einfach stehen und hebt die Arme von wegen, Junge, das war ein Foul. Alle spielen weiter und dann nimmt er seinen Dribble wieder hoch, dribbelt zur Baseline, wartet, bis sein Gegenspieler wieder vor ihm steht, hätte einen freien Jumper gehabt, dribbelt zur Baseline, nimmt einen Stepback-Jumper ins Gesicht von Terrence Ross und trifft und macht halt dann, zuckt mit den Schultern und sagt, Junge, call doch das Foul. Und das sind so die Momente, wo man wirklich sich freut, so jemand in der Liga zu haben und böse Zungen würden behaupten, diese 6.000 Assists sind etwas später in der Karriere erst dazugekommen. aber nein, Ehre wem Ehre gebührt. Ich hätte auch noch einen Quote für dich, was die Charlotte Hornets betrifft, oder der die Charlotte Hornets betrifft, über die wir auch noch ein bisschen sprechen wollen. Die sind ein bisschen schlechter in die Saison gestartet, nicht nur als wir, sondern als viele andere auch erwartet haben. Und da hat sich der Trainer Steve Clifford mal geäußert, zu dem Start auch explizit von Lance Stephenson und in Bezug genommen oder gedeutet auf die hohen Erwartungen, die lasteten auf diesem Signing, dass so jemand wie Lance jetzt zu Charlotte kommt. Und da hat er gesagt, frei übersetzt, ein großes Problem war, dass viele in ihm den nächsten Superstar gesehen haben. Und da zitiere ich ihn jetzt, dann hat er gesagt, he's not a star, he's a guy that has the talent to become a star. To be in a star in this league, you have to do it over years. War das so ein bisschen die Art Tough Love, die auch jemand wie Lance braucht? Ja, ähnliche Sachen hat er ja in Indiana auch schon zu hören gekriegt, wenn seine sein Selbstbewusstsein mal durch die Decke geflogen ist. Aber das ist ja auch genau das, was wir letzte Woche zum Beispiel gesagt haben. Von den Stats her, von den allgemein, von der Situation in Charlotte läuft es im Moment überhaupt nicht. Und Lance war letzte Woche auch mein Stinker der Woche, weil er es im Moment auch nicht zu Papier bringt. Und ich hatte mir vor der Saison wirklich gedacht, dass diese Dreier-Kombo mit Big L und Kemba und Lance viel besser funktioniert. Aber anscheinend, so wie es im Moment ist, denke ich, ist Big L die einzige wirkliche Konstante. Ich hatte auch gedacht, dass das Team insgesamt besser ist, weil ich auch von Michael Kidd-Gilchrist die Defense erwartet habe, die er normalerweise spielt. Ne, ist verletzt und das passt irgendwie alles nicht. Und dann ist Lance natürlich, wie der Coach schon gesagt hat, noch nicht der Spieler in der NBA, der dann so ein Team alleine mal tragen kann. Das kann im Moment in Teilen nur Big L, aber für Lance sind diese Schuhe wahrscheinlich dann doch noch zu groß. Ja, vielleicht der kleine Teaser über einen oder den anderen Spieler des Teams werden wir auch noch im Laufe des Podcasts zu sprechen kommen. Ich glaube, es ist ja schwer anzugucken. Sie hatten einen sehr, sehr großen Blowout gegen Atlanta in Atlanta jetzt, wo sie, weiß ich nicht, mit über 30 Punkten verloren haben. 9 Niederlagen in Folge jetzt mittlerweile doch auch. Und die Körpersprache, ich bin zwar jetzt nicht irgendwie Körpersprache-Doktor, aber man sieht dann schon, dass manchmal die Köpfe hängen bleiben, gerade wenn du so harte Wochen hast, irgendwie, weiß ich nicht, 3 Spiele in 5 Nächten und du hast zweimal einen richtig auf die Mütze bekommen und gehst dann zu einem Playoff-Anwärter im Westen, ist es natürlich schwierig, da zu spielen. Ich weiß nicht, insofern würde ich ganz gerne dieses Spiel, was wir häufiger mal machen mit dir, ich habe so die nächsten, ich gucke mal gerade 2, 4, 6, 8 Spiele mal aufgeschrieben, der Clippers, und du sagst einfach mal, was du denkst, wer gewinnt oder ob sie gewinnen oder nicht. Warriors? Auf die Warriors? Danach spielen sie gegen die Mavs? Auf Dallas? Pacers? Ja, da könnte vielleicht ein Sieg drin sein, kommt drauf an, ja. Die Magic. Könnte auch ein Sieg drin sein, vielleicht. Danach gegen Miami. Nee, Miami. Die Blazers aus Portland. Portland. Die Clippers. Clippers. Die Warriors im Back-to-Back. Ja, dann auch Golden State. Und dann Atlanta nochmal. Ja, eventuell vielleicht ein Sieg, aber wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, was habe ich gesagt, so 7-3 oder 6-3 oder so, irgendwie sowas. Ja, das wird nicht reichen, um wirklich zu klettern. Ja, ich meine, wenn man jetzt die 9 Niederlagen in Folge dann dazu nimmt, dann nochmal 6 drauf, wären das 3-15 der letzten 18 Spiele. Da sieht es sogar im Osten dann ein bisschen schwierig aus, dann nach oben zu kommen. Ja, was ich allerdings recht positiv finde, ist, sie haben ja 2 First-Round-Picks gehabt dieses Jahr. Nicht nur Noah Vonleh, der recht wenig spielt, sondern auch PJ Hairston. Und ich habe mir jetzt häufiger mal so längere Spielzusammenfassungen angeguckt von Charlotte. Und PJ Hairston gefällt mir recht gut. Der hat einen sehr schönen Dreier, der ist super hoch angesetzt, trifft den auch recht gut und hat recht viel Vertrauen in sein Spiel momentan, kommt von der Bank, spielt recht viel und hilft dem Team doch auch weiter mit dem, was er tut. Ja, wollen wir mal auf die, wie üblich, jede Woche auf die Verletztenliste draufgehen. Ich glaube, die schlimmste Verletzung oder die vielleicht den größten Impact haben wird, ist die von DeMar DeRozan, der sich, wenn ich das richtig gelesen und übersetzt habe, einen Adduktorenriss links geholt hat. Irgendwie sowas auf jeden Fall. Er hat gesagt, das wäre an einer schlimmen Stelle gewesen, also relativ nah am Zentrum, denke ich. 4 bis 6 Wochen wird er ausfallen. Da müssen wir gleich mal drüber quatschen, was das für einen Impact auf die Raptors haben wird. Varejão, jemand, von dem wir erwartet haben, dass er ein paar Spiele die Saison fehlen wird, ist jetzt erstmal für 1-2 Spiele raus wegen einer Rippenprellung, denke ich aber, ist nichts, was ihn irgendwie länger aus dem Tritt bringen wird, vor allem, weil er die letzten Spiele eigentlich ganz ordentlich mitgemacht hat. Boogie ist für 1-2 Spiele raus, hat sich ein Virus eingefangen, bei welcher Feierei auch immer, keine Ahnung. Und über Dwight Howard weiß man tatsächlich nichts Genaues. Er hat wohl was am Knie, Houston lässt sich da nicht in die Karten gucken, haben kein Rückkehrdatum irgendwie verlauten lassen, insofern wirklich ein Mysterium. Eric Gordon ist weiterhin raus und habe ich noch irgendjemanden vergessen? Nee, ich glaube erstmal nicht. Ja, ich habe im Prinzip auch noch 2 bis 3 dieser Mysterien. Wir hatten es schon angesprochen, ich weiß nicht, ob letzte Woche oder vor 2 Wochen, Thiago Splitter, habe ich da erwähnt, wird gemunkelt, hat irgendwie Nervenprobleme. Offiziell hieß es, er hätte Wade. kann keine Wade sein, weil er immer noch fehlt und immer noch als out indefinitely bezeichnet wird. Und so gut die Spurs auch ohne ihn klarkommen und spielen, das ist auf jeden Fall eine Sache, auf die man weiterhin irgendwie ein Auge behalten muss. Andrei Kirilenko ist out indefinitely wegen persönlichen Reasons. Das hört sich komisch an wegen den Trade-Gerüchten und dass er da vielleicht irgendwie dann auch nicht spielen möchte wahrscheinlich. Ja, und der Freund des Podcasts, Andrea Bagnani, ist auch mittlerweile wegen, ich habe es jetzt einfach mal selber, Management Reasons genannt. Ich weiß nicht wieso, out indefinitely. Meinst du, der spielt noch? Ist mir scheißegal. Also es wird auch mit Bagnani nicht besser laufen. Es ist mit Bagnani nie besser gelaufen. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass er nicht mehr, jedenfalls in diesem Jahr nicht mehr für die Knicks aufläuft. Und ich fange jetzt wieder das, was ich kurz vorm Schlafen gehen, das Beten aktuell schon mache, damit Marc Gasol nächstes Jahr zu uns kommt, mache ich jetzt auch, dass Bagnani und J.R. Smith am 15. Dezember, wenn die Trade-Phase vielleicht losgeht, dann die Knicks verlassen werden. Aber ja, auch bei ihm irgendwie, er kam wieder, dann hat er sich verletzt. Ich glaube, es ist gar nicht wert, da irgendwie 4 Sätze drüber zu verlieren. Ja, über Toronto wollten wir ein bisschen sprechen. DeMar DeRozan, unglaublicher Lauf bisher in der Saison. Toronto das beste Team, vom Racket her das beste Team im Osten gewesen. Und jetzt gestern gegen die Lakers verloren. Das will ich jetzt nicht überstrapazieren. Das kann auch mal passieren, war auch schließlich Overtime. Aber DeMar DeRozan ist natürlich der All-Star aus dem letzten Jahr und ein ganz zentraler Punkt, gerade in der Offense. Und 6 Wochen ist jetzt schon keine Kleinigkeit. Da müssen jetzt andere Jungs müssen jetzt in die Bresche springen. Vasquez hat gestern gestartet. Zum Glück hat Lou Williams aktuell so eine Hotstreak, den ich mir auch, habe ich ja direkt in die Division geschrieben, beim Managerspiel geangelt habe, in der Hoffnung, dass das noch so weitergeht und er jetzt ein bisschen mehr Schüsse bekommt. Das kann natürlich, also ich glaube, die Qualität in Toronto ist nach wie vor zu hoch, als dass sie richtig abstürzen, aber es kann natürlich einen Knick geben, weil diese ganzen Automatismen, die du dir jetzt angeeignet hast, dass die dann nicht mehr greifen. Also diese ganzen Plays, die Lowry und DeRozan normalerweise laufen, die muss Lowry jetzt mit anderen laufen und da kann es schon den einen oder anderen Stolperstein geben, denke ich. Und heute Nacht geht es gegen die Cavs, nicht unbedingt das einfachste Programm. Die Raptors haben auf jeden Fall die Breite im Kader, um diese Verletzung aufzufangen und zu kompensieren bis zu einem gewissen Zeitraum. 4 bis 6 Wochen sind natürlich recht lang. DeRozan selbst hat, glaube ich, gesagt, er kommt in 4 wieder. Das wäre so rund um die Weihnachtspause. Das wäre natürlich ganz gut für Toronto, nur so lang oder diesen Zeitraum auf ihn verzichten zu müssen, weil sie zwar die Tiefe haben, aber nicht das Spiel von ihm selbst ersetzen können. DeMar DeRozan ist so, der Vergleich mit diesem Mini-Kobe hinkt gar nicht mal so sehr, weil er sich seinen eigenen Schuss kreieren kann und er zieht sehr stark zur Freiwurflinie auch. Er hat, wie du gerade sagst, hat auch durchaus das Klatschgehen geerbt, dass er am Ende des Spiels mal seine Coronis zeigen kann. Und das kannst du mit Vasquez oder einer Mischung aus Vasquez und Williams nicht unbedingt machen. Die geben den Spielaufbau. Lou Williams gibt ja auch so eine gewisse Edge, dass sich ein Spieler den Wurf selber kreieren kann. Ja, mal schauen, wie sie ohne ihn klarkommen. Wird auch ein bisschen Aufschluss darüber geben, wie gut Toronto tatsächlich ist, die ja ganz oben mit einem Record von 13 und 4 stehen. Bin mal gespannt. Gut ist immer, wenn du jemand im Front Office sitzen hast, wie Masai Ujiri, schwierig auszusprechen, der Manager und GM der Toronto Raptors, der nichts, und das ist John Salmons, in Lou Williams ausgetauscht hat, mit einem Trade mit Atlanta, wo er sogar noch den First-Rounder Lucas Noriega bekommen hat, der noch gar nicht gespielt hat, glaube ich, dieses Jahr. Also Hats off für diesen Trade. Ich glaube, das war sehr gut, das wird sich jetzt zeigen. Und bin mal gespannt, wie sie ohne DeRozan klarkommen. Ich würde einfach noch ein paar Sachen zu 4 unterschiedlichen Teams sagen oder vielleicht sogar 5 Quick-Hitter sozusagen, einfach mal, was ich gesehen habe, keine großen Analysen. Und ich weiß nicht, ob du dann vielleicht noch kurz was zu Westbrook sagen möchtest und wie er zurückgekommen ist, weil das Spiel war gegen deine Knicks auch. Ja, fangen wir vielleicht an mit Indiana. Die Pacers, ich habe mir aufgeschrieben, give them some love. Man muss sagen, mit ihren limitierten Möglichkeiten und dem ja, verletzungsbedingt kleinen Kader machen sie wirklich das Beste draus. Sie scoren nicht viel, aber sie spielen diesen Smash-Mouth-Basketball, wo du sehr harte Defense spielst und versuchst, deinen Halbweltbasketball durchzuziehen und am Ende eine Möglichkeit zu haben, mit einem guten Coach und erfahrenen Spielern das Spiel nach Hause zu schaukeln. Und ich glaube, da muss man einfach sagen, das machen sie gut. Stehen mit 7 Siegen und 10 Niederlagen auf dem 9. Platz, glaube ich, im Osten. Das haben sie gut gemacht. Andererseits New Orleans Pelicans schwächeln, haben jetzt einige Spiele abgegeben, Record von 7-8, glaube ich. Je nachdem, wann ihr das jetzt hört, könnte sich das natürlich noch verändert haben. Ich glaube, das hat man auch gesehen, dass es noch ein teilweise recht junges Team ist, das ich finden muss. Dass Anthony Davis nicht alles reißen kann, wissen wir auch. Insofern war das antizipierbar, dass sie irgendwie zwischenzeitlich einen Slump haben, wo sie jetzt nicht jeden Gegner aus der Halle danken. Philly, da geht's weiter. Mittlerweile 0 von 16. Wäre peinlich gewesen, wenn sie jetzt ein Team gegen, wenn sie einen Sieg eingefahren hätten gegen ein Team, was wir aufgezählt haben. Und bei beiden war es knapp. Sowohl die Knicks als auch Dallas haben mehr oder minder recht eng gewonnen gegen Philly. Insofern hat es Philly auch geschafft, wenn man so will, mal Spiele enger zu gestalten. Diese Woche ist es dann soweit, das große, große Finalspiel für Philly, der Showdown gegen Minnesota, ja. Wo wir gesagt haben, da wird es passieren mit dem ersten Saisonsieg. Da sind wir mal gespannt, weil sonst müssen wir notgedrungen dieses Win-Loss-Spiel weitermachen mit den 76ers und gucken, wann sie denn das erste Mal erfolgreich vom Parkett gehen. Die letzten beiden Teams, wo ich einfach auch nochmal sagen will, ja, da sieht man einfach, dass das sehr eingespielte Teams sind und ich glaube, das sind auch die Teams, die am wenigsten Turnaround hatten in ihrem Kader, sind Memphis und Portland. Die haben sich auch gegenseitig gespielt diese Woche. Da hat Memphis die Oberhand behalten, wie sie, glaube ich, gegen jeden momentan die Oberhand behalten. Memphis ist einfach momentan deshalb unschlagbar, weil sie neben ihrer harten Defense einfach scoren und Marc Gasol Teaser vielleicht schon, zu einem der besten, wenn nicht momentan dem besten Center der ganzen Liga geworden ist, oder? Ja, diese Kombo Mike Conley und Marc Gasol ist in den letzten Wochen unschlagbar. Also tatsächlich unschlagbar im wahrsten Sinne des Wortes. Die räumen alles ab und wir hatten sie ja ziemlich am Anfang der Saison mal adoptiert als Team und schon ähnliche Sachen gesagt. Da waren, glaube ich, erst 5-6 Spiele gespielt, da konnte man es noch nicht so wirklich einschätzen, aber jetzt mit dem Rekord, den sie jetzt aufgelegt haben, sind sie schon ja, legitimer Anführer der Western Conference. Ja, du hattest gerade gesagt, ich würde noch über zwei Rückkehrer sprechen, weil zwei Jungs, die länger, der eine noch ein bisschen länger raus waren, gegen die Knicks gespielt habe, ich also die besonders verfolgen konnte, leider Gottes, das waren Russell Westbrook und Dwayne Wade. Westbrook ist nach langer Verletzung, nachdem er sich das Handgelenk gebrochen hat, wieder zurückgekehrt in den Kader der Oklahoma City Thunder. Im Spiel gegen die Knicks und hat uns misshandelt, wie es besser nicht funktionieren hätte können. 29 Minuten gespielt, also sogar noch geschont, wenn du so willst. 32 Punkte, 8 Rebounds, 7 Assists, 12 von 17 aus dem Feld. In den ersten Minuten, und New York lag relativ schnell mit irgendwie 15 oder 20 Punkten zurück, ich glaube die ersten 5 oder 6 Angriffe, wenn ich mich richtig erinnern kann, hat er 4 Assists aufgelegt und 2-mal selber gescored. Unheimliche Energie, sofort ein Dank gerissen, sofort dieses Schreien in die Fans. Die ganze Halle stand wieder Kopf und genau das braucht OKC jetzt in dieser Phase, wenn sie jetzt diesen Run starten wollen, wenn jetzt auch noch Durant zurückkommt. Und wir hatten ja gerade auch mal drüber gequatscht, die müssen jetzt quasi 45 Spiele von den restlichen 65 so ungefähr gewinnen, wenn sie noch in die Playoffs im Westen kommen wollen, weil viele haben sie noch nicht gewonnen. Und du brauchst mindestens 50 Spiele, um dir einen Playoff-Platz im Westen zu sichern. Das alleine wird schon hart genug. Und dann brauchst du halt auch jemanden, der das Team so mitreißt. Insofern, Westbrooks Einstand mehr als geglückt. Dwayne Wade war der Zweite, der, glaube ich, so 10 Tage draußen gesessen hat, also mehrere Spiele für Miami. Das war auch zu erwarten, dass er nicht jedes Spiel für die Heat machen wird dieses Jahr. Wahrscheinlich wird er am Ende der Saison wieder so auf 55, 60 Spiele maximal kommen. Ja, aber verlernt hat er es trotzdem nicht. 27 Punkte gestern Nacht gegen uns, davon 6 von 6 im vierten Viertel. Hat Tim Hardaway und Iman Shumpert, egal, wir gehen in die Schule geschickt, die Grenzen aufgezeigt, wie du willst. 11 von 18 aus dem Feld. Also auch gezeigt, wenn du ihn restest über die ganze Saison und ihn für die Playoffs fit halten kannst, dann ist er durchaus jemand, den du egal, klar, die Knicks sind jetzt nicht unbedingt der Gradmesser, aber egal gegen welches Team, würde ich behaupten, ist Wade jemand, der ein Spiel mit entscheiden kann. Und was mich so geärgert hat letzte Nacht, ist, wie die alle immer noch auf seinen Pumpfake reinfallen. Dieser Pumpfake, danach hochspringen, sich kurz von der Schulter berühren lassen vom Gegner. Wie oft der Junge, wie oft er die reinmacht, tatsächlich, Hut ab, was für eine Balance er in der Luft hat. Und wie oft er dann zur Freiwurflinie geht und dann das Spiel halt dadurch entscheidet. Und du stehst immer, du weißt, dass es kommt und trotzdem zuckt der Verteidiger und schon hat er das, was er wollte. Also Westbrook durch seine Energie und Wade durch seine Cleverness, auf jeden Fall die beiden Rückkehrer der Woche, würde ich sagen. Ja, kommen wir zu unseren Awards, unseren wöchentlichen Awards. Der Freak of the Week für diese Woche wird wie immer angekündigt mit dem verkürzten Intro. So, Freak of the Week für diese Woche habe ich mehrere auf der Liste, aber am Ende hat sich dann doch einer durchgesetzt, ist für mich Steph Curry. 40, 6 und 7, 8 Dreier von 11 Versuchen, danach das Spiel 28, 8, 5, 6 Dreier von 8 Versuchen, danach das Spiel 26, 6 und 4, nur 1 von 10 von der Dreierlinie, aber was ich ihm da hoch anrechne ist, er hat dann auch irgendwann gemerkt, dass es mit den Dreiern nicht funktionieren wird und ist dann mehr zum Korb gezogen und hat dann 7 von 7 von der Freiwurflinie geschossen und sich so seine 26 Punkte zusammengeholt. Wahnsinnswoche für Curry, Wahnsinnssaison für Curry, Wahnsinnssaison für die Warriors. Macht wirklich Spaß, ihm und seinem Team aktuell zuzugucken. Westbrook hatte ich noch, ich meine, er hat zwar nur ein Spiel seit seiner Rückkehr gemacht, aber das Spiel hat mich so von den Socken gehauen, dass er da mit in der Konversation bei mir ist. Und jemand, der immer so ein bisschen unterm Radar fliegt, Tony Parker, hat in den 3 Spielen in dieser Woche knapp 26 Punkte geaveraged, wieder klammheimlich haben die Spurs die letzten 8 Spiele oder was, oder 9 Spiele, ich weiß gar nicht ganz genau, gewonnen. Stehen wieder mit einem der besten Records in der starken Western Conference da, mit 12-4 aktuell, spielen heute gegen 7 gewonnen, sagst du gerade, spielen heute gegen Philly, es sollte also 13-4 werden heute Nacht. Und Tony Parker ist einfach die absolute Konstante. Und wenn es mal bei ihm nicht laufen sollte und er ein Spiel hat, wo es halt, wo er nicht so oft zum Korb ziehen kann, dann macht so ein Manu Ginobili 28 oder Tim Duncan macht 20 und 10. Die sind halt so ausgeglichen und ja, dafür, dass San Antonio so gut ist, ist Tony Parker immer noch einer der größten oder der wichtigsten Gründe und deswegen wollte ich ihm in der Freak of the Week Conversation mal nicht ganz außer Acht lassen. Ja, zu Recht. Mein Freak of the Week ist jemand, der in Memphis spielt, den wir auch schon erwähnt haben. Er ist Mr. Spain, Big Spain, wie jetzt der Spitzname ist, den, glaube ich, Bill Simmons ihm geben will. Big Spain hat mit seinem Team dreimal gespielt und dreimal gewonnen, wie so häufig diese Saison, unter anderem aber auch gegen die Clippers und gegen Portland, also zwei wichtige Siege innerhalb der Conference eingefahren, auch gegen sehr namhafte direkte Gegenspieler. Gegen die Clippers hat er 30, 12 und 2 Blocks aufgelegt. 13 von 18 gegen den, so hat sein Trainer ihn genannt, Neuerscheinung von Bill Russell, die Andre Jordan. Da kann man nämlich jetzt auch mal drüber sprechen. Viele feiern, muss ich jetzt meine 2 Cent mal zu loswerden, die Andre Jordan so als Hyperverteidiger und möglichen Defensive Player of the Year. Und deshalb erwähne ich das. Doc Rivers hat dann natürlich die Trainerbrille aufgehabt, als er gesagt hat, ja, er ist irgendwie eine Reinkarnation von Bill Russell manchmal. Das ist halt Blasphemie. Ja, davor wärst du im Mittelalter wahrscheinlich an einen Scheiterhaufen gestellt worden, wenn du das da gesagt hättest. Und das hat Marc Gasol mit dieser Performance auf jeden Fall nochmal gezeigt. Ja, obwohl ich nicht der größte Bill Russell-Fan bin, muss ich sagen, weil böse Zungen behaupten, er hat damals nur gegen weiße Zwerge gespielt und sich so seine Stats zusammengeholt. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich der, ihn in einem Atemzug mit DeAndre Jordan zu nennen, ist schon eine Frechheit. Und Marc Gasol hat dann die Kräfteverhältnisse ja auch durchaus gerade gerückt. Ja, und da sieht man vielleicht auch, dass Marc Gasol vielmehr diese Saison seinen eigenen Schuss auch sucht. Also letzte Saison hättest du, glaube ich, wenig Spiele gesehen, wo er auch 18 Field Goal Attempts genommen hat. Da hatte sie jetzt auch getroffen, aber er nimmt eigentlich meist so um die, ich würde es jetzt einmal sagen, ohne jetzt Basketball Reference aufzuhaben, so um die 15 oder so. Im nächsten Spiel hat er 19, 11, 4, 2, 3 aufgelegt, also mit 2 Steals und 3 Blocks noch, 9 von 10 Freiwürfen getroffen. Und gegen Portland dann 26, 7 und 9 Assists. Das ist schon eine super Woche gewesen. Du hast es eben schon erwähnt. Honorable Mention geht bei mir auch für Steph Curry und vor allem, ich nenne es sehr gern, das Telefonspiel. Also das Handyspiel, wenn man so will. Wenn wir nur in Amerika leben würden, würde permanent das Klingel, das Telefon klingeln von uns, weil wir anrufen würden und sagen, hey, Junge, mach die Kiste an, XY läuft heiß. Und das ist bei Steph Curry halt so häufig der Fall. Und da hätte ich dich auch wahrscheinlich in der Nacht noch angerufen, um zu sagen, Junge, schalt das Telefonspiel an. Ich habe noch zwei Leute, die ich auch noch erwähnen möchte. Positiv Andrew Drummond. Ich glaube, Stinker der Woche von dir. Letzte Woche hat es geschafft, sein Spiel irgendwie rumzudrehen. Hat eine sehr gute Woche gehabt. 23-10, 17-13, 26-20 bei über 60% aus dem Feld. Da hat er sich auf jeden Fall einen sehr guten 3-Game-Stretch sozusagen geliefert. Gute 3 Spiele. Blake Griffin hat eine super Woche hingelegt, die Stats auch nochmal kurz zur Vollständigkeit halber, 22 Punkte, 16 und 9 Assists, 15-7-7, 30-10 und 28-6. Wenn jetzt Leute von euch sagen, hey, achtet bitte doch jetzt nicht nur auf die Punkte, ihr zitiert doch so gerne Advanced Stats, auch wenn es jetzt nicht unbedingt eine weiterführende oder neue Statistik ist mit Plus-Minus. Aber in den 4 Spielen hat er ein Plus-Minus von plus 75, was schon sehr dafür spricht, dass halt die Clippers viel Spiele gewonnen haben und vor allem gut spielten, wenn er auf dem Platz stand, auch wenn sie ja gegen Memphis zum Beispiel verloren haben. Kommen wir zum Stinker der Woche, den du ganz gern wieder beginnen kannst, wenn du möchtest, aber der soll natürlich auch gebührendlich eingeleitet werden. Der Song. Stinker der Woche habe ich auch 2. Der erste Stinker der Woche ist für mich Bradley Beal. Kam gerade von seiner Verletzung wieder, deswegen werden jetzt vielleicht einige Washington-Fans sagen, das ist doch total unfair, gib ihm ein bisschen Zeit, er muss erstmal wieder reinkommen. Nichtsdestotrotz nehme ich ihn als Stinker der Woche, weil ich so hohe Ansprüche an ihn habe und weil ich weiß von der letzten Saison, was er halt bringen kann, wenn er für tatsächlich für mein Fantasy-Team, den ich mir diese Woche geholt habe und deswegen doppelt sauer bin auf den Stinker der Woche. 3 Spiele diese Woche gehabt, gegen Atlanta 4 von 14, gegen Cleveland 4 von 10 und gegen New Orleans 5 von 11. Um das kurz abzuhaken, er kann es besser, das kann nicht sein Anspruch sein und John Wall braucht ihn unbedingt, damit die Wizards weiter oben im Osten bleiben können, weil beide zusammen in guter Form sind absolut tödlich. Man hat aber gesehen, wenn dann einer tatsächlich die Leistung nicht bringt, wie gegen Cleveland zum Beispiel, dann wird es halt eng, auch gegen die Top-Teams der Liga zu gewinnen. Den zweiten Stinker der Woche habe ich von unserem Stinker-Team der Woche, was wir gerade genannt hatten, die Charlotte Hornets, Kemba Walker, gegen die Clippers 4 von 11, danach 6 von 19 gegen Portland, 4 von 16 gegen Golden State und dann nur 2 von 9, da hat er irgendwie dann das Selbstbewusstsein verloren, habe ich das Gefühl, gegen Atlanta. Ich gucke gerade mal auf deinen Zettel und da sehe ich den gleichen Namen beim Stinker der Woche, deswegen wirst du da gleich auch noch was zu sagen und deswegen gebe ich dir die Frage direkt mit auf den Weg, ob Kemba Walker nicht vielleicht ein bisschen overrated ist. Ja, also auch in der Hinsicht, dass er ja einen neuen Vertrag bekommen hat, den er jetzt erstmal beweisen muss oder an dem viele Leute ihn jetzt messen, glaube ich, werden viele Leute ähnlich argumentieren wie du oder halt jedenfalls es in den Raum stellen, ob er vielleicht overrated ist und überbewertet. Ich glaube, dass diese Leistung dieser Woche, aber auch generell in der Saison ein bisschen dem Teamstart zu verschulden sind, weil Kemba Walker ist jetzt nicht unbedingt das Alpha-Tier, das sein Team auf den Rücken nimmt. Hat er zwar schon bewiesen, dass er das kann, nicht nur mit dem Buzzerbeater, den er dieses Jahr geworfen hat. Das kennt man auch noch aus dem College. Da hat er, glaube ich, den entscheidenden Wurf im NCAA-Finale geworfen. Aber wenn du recht wenig Ballbewegung hast, und das ist das Problem bei Charlotte, ich glaube, das ist sogar das primäre Problem, weil du einerseits Leute hast, die wenig passen, wie Lance oder halt nur in Notsituationen, wenn die Schuss so runter ist, oder du gibst den Ball halt in Low Post, wo dann Big L sein Ding macht, dann bewegt sich der Ball nicht viel und dann kommst du häufig als Point Guard in Situationen, wo die Schussuhr recht niedrig ist und alle gucken und sagen, ja mach was, entweder zieh in die Zone und pass oder du hast ja einen geilen Crossover, dann setz den an und versuch einen Pull-Up-Jumper zu nehmen oder in die Zone zu ziehen und ich habe, wie du sagst, auch Kemba Walker als Stinker der Woche, aber eher was die Wurfstatistiken betrifft und weniger, weil ich sage, er hat sehr, sehr schlecht gespielt. Ich glaube, dass manche dieser Partien einfach das Resultat sind, wie Charlotte spielt und dass du diese Spiele haben wirst. War jetzt schade, dass er 4 Spiele hintereinander hatte, die so schwach waren, was die Quoten betrifft. Auch da positiv. Er leistet sich kaum Turnover. Also ich glaube nur so um die 2 Turnover in diesen 4 Spielen durchschnittlich. Das zeugt davon, dass er jetzt nicht total mit dem Kopf durch die Wand will, sondern immer noch weiß, was zu tun ist. Du siehst das anders, du schüttelst mit dem Kopf. Ja, teilweise. Ich gebe dir total recht, dass es viel am Team liegt, weil Lance halt seine Würfe nicht trifft, zum Beispiel aktuell 18% von 3 und Big L unterm Korb sich meist seine Situation selber kreiert, also nicht unbedingt auf ein Passspiel von einem Point Guard angewiesen ist. Aber meiner Meinung nach, von den Spielen, die ich jetzt von Charlotte gesehen habe, sind die geringen Turnover-Raten auch ein Produkt davon, dass er relativ wenig zum Korb zieht diese Saison. Und dann hast du natürlich wenig Turnover und diese Wurfstatistiken, die ich gerade vorgelesen habe, die resultieren dann daraus, dass er sich eher die Halbfeldschüsse nimmt, die er aktuell nicht trifft, anstatt zum Korb zu ziehen. Und er hat ja die Möglichkeiten. Er ist ultra blitzschnell, hat einen geilen Crossover, kann zum Korb ziehen, kann da auch hochprozentig finishen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das macht er in dieser Saison nicht so sehr, weil ich glaube, alles, wie du schon sagtest, was unterm Korb passiert, passiert über L. Und da hat er vielleicht nicht das Gefühl, dass er das muss. Und das fehlt im Moment. Also wenn Lance dann von außen nicht trifft, auf Gilchrist kannst du dich im Moment, weil er verletzt ist, nicht verlassen und L macht es im Moment selber, dann ist es natürlich schwierig für ihn. Mit Overrated, das hörte sich auch härter an, als es eigentlich ist. Vielleicht ist es so ähnlich wie bei Lance Stephenson, dass man ihm diese Starrolle schon zuschreiben will, obwohl er vielleicht noch 1-2 Jahre braucht. Aber es ist natürlich nicht einfach für so einen jungen Kerl in einem schlechten Team, was 3 Spiele oder beziehungsweise 9 Spiele in Folge verliert, dann Superstar-Leistung zu bringen. Das geht im Zweifel gar nicht. Ich habe es gerade mal nachgeguckt bei Basketball Reference. Er hat 250 Schüsse, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, ungefähr genommen diese Saison und hat davon nur 65 direkt unterm Korb genommen. Insofern spricht das für deine Argumentation, dass er tatsächlich recht wenig in die Zone zieht, dass er das, ja, gut, über 50% finisht er. Und dann siehst du tatsächlich auch, dass er 36 Würfe 10 bis 16 Fuß vom Korb entfernt genommen hat und da nur 25% trifft. 37% bei den langen Zweiern, den ungeliebten, direkt vor der Dreierlinie. Und auch vom Downtown ist es halt bei 77 Attempts nur bei 27,3%. Das stimmt. Das müsste man ihm dann wohl mehr sagen. Wir hatten, bevor wir zu Phoenix kommen, letzte Woche euch empfohlen, euch das Spiel auch Denver gegen Phoenix anzuschauen. Genau, wir haben gesagt, Jungs, da werden viele Punkte erzielt. Da wird bestimmt ein Team 120 Punkte knacken. Ist auch so gewesen. Phoenix hat 120, 112 gewonnen. Dann gab es aber nochmal ein Rückspiel. Denver hat also nochmal Phoenix gespielt. Da werden wir aber auch gleich, wie gesagt, nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn wir Phoenix adoptieren. Spiel dieser Woche machen wir vielleicht noch, weil es so viele coole Spiele gibt, haben wir uns jetzt mal 2 genommen. Das ist zum einen Dallas gegen Chicago von der Nacht von Dienstag auf Mittwoch und zum anderen sind das die Spurs gegen die Grizzlies. Grit and Grind, ein Topspiel, wahrscheinlich nicht nur von den Rackets, sondern auch, weil es eine enge Partie werden wird, von Freitag auf Samstag. Ja, glaube ich auch. Lohnt sich beides auf jeden Fall. Freitags kann man es vielleicht sogar noch relativ entspannt gucken. Kommen wir zu Phoenix. 4 Spiele in dieser Saison, in dieser Woche. Gegen Toronto, dann das Doppelspiel gegen Denver. Einmal in Denver, einmal zu Hause gegen Denver und dann nochmal zu Hause gegen Orlando. Gegen Toronto wurde verloren mit 100 zu 104. Gegen Denver wurde gewonnen, 112 zu 120, also das Spiel, was wir euch empfohlen hatten in dieser Woche. Dann die Niederlage direkt auf dem Fuße, 122 zu 97 wieder gegen Denver und eine weitere Niederlage, 93 zu 90 gegen die Orlando Magic. Ich glaube, wir arbeiten es mal Spiel für Spiel ab. Erstes Spiel gegen Toronto, knappe Niederlage. Was mir da aufgefallen ist, 2 Sachen. Einmal Dragic, auf den ich gleich nochmal ein bisschen, oder wenn wir mit den Spielen an sich durch sind, mal generell noch ein paar Sätze zu verlieren würde, nur 6 Punkte, das reicht natürlich nicht gegen einen starken Backcourt. Zu dem Zeitpunkt war halt DeRozan noch nicht verletzt, den starken Backcourt der Toronto Raptors mit Laurie und DeRozan, ist das zu wenig. Und was mir dann auf Toronto-Seite war, Jonas Valanciunas mit 27-11 überragend an diesem Tag, von den Teamstats her, was mir aufgefallen ist, 20 Turnover auf Seite von Phoenix haben zu 24 Punkten auf Toronto-Seite geführt. Gegen ein Spitzenteam wie Toronto, was sie ja tatsächlich aktuell sind, reicht das dann auf gar keinen Fall. Ja, du hast einige Stats schon erwähnt, die ich mir auch notiert habe. Natürlich kann man auch sagen, sie hatten vorher 4 Auswärtssiege in Folge eingefahren gegen Teams, gegen die man ruhig gewinnen kann, wenn man in die Playoffs möchte im Westen, nämlich gegen Boston, Detroit, Philly und Indiana. Das muss man ihnen zugute halten. Dann ist es schwierig, dann noch im 5. Auswärtsspiel nach Toronto zu kommen. Langer Roadtrip, enges Spiel, verlierst du halt manchmal. Was du gesagt hast schon, Dragic hat gestruggelt, 3 von 9 aus dem Feld, dann auch 6 Punkte, sprich keinen Freiwurf, keinen Dreier, 4 Turnover, nur 21 Minuten gespielt. Er hatte sicherlich ein sehr schlechtes Spiel, auf ihn werden wir nochmal zu sprechen kommen, weil er so eine zentrale Rolle hat und glaube ich auch zentral ist dafür, wie Phoenix nun letztlich die Saison abschneiden wird. Das Team trifft gut, auch wenn es verliert. Oder andersherum formuliert, ist es ein bisschen komisch anzuschauen, wenn die Quoten stimmen, aber am Ende trotzdem nicht gewonnen wird. Wieder, es war ein enges Spiel, insofern muss man das jetzt nicht auf die Goldwaage legen, aber sie haben 46% aus dem Feld geworfen, 42% from downtown. Insofern war das gar nicht mal schlecht. Ich glaube, letztendlich hat ihnen jemand im Frontcourt gefehlt, der Valanciunas stoppen kann, weil er nur ein Field Goal Attempt verfehlt hat, der 10 von 11 aus dem Feld geworfen. Und dann hast du es natürlich schwer am Ende. Ich würde jetzt direkt wahrscheinlich zum zweiten Spiel weitergehen. Wir versuchen, die Beobachtungen eher so auf dem analytischen Level zu heben und nicht euch nur irgendwie die Boxscores zu sagen. Aber ja, den besonders tiefen Blick und die tiefe Analyse kommt dann immer eigentlich von uns am Ende, wenn wir nochmal auf das Team und den Ausblick zu sprechen kommen. Insofern halte ich mich jetzt recht knapp, was das Spiel Heimspiel gegen Denver betrifft, was sie ja physisch entscheiden konnten. Da haben alle Starter über 30 Minuten gespielt. Das fand ich interessant, weil Miles Plumlee, der Center und so ein bisschen die Cinderella-Story der Phoenix Suns von letztem Jahr, wenn man jetzt Bledsoe und Dragic nicht als solches bezeichnet oder danach nennt, hat bisher recht wenig gespielt diese Saison und hat da eine ganz ordentliche Leistung abgerufen. Da fehlt so ein bisschen die Konsistenz meiner Ansicht nach, dass mal Alex Len von der Bank kommt und mehr spielt oder sie ganz klein spielen. Da wird zu sehen sein, wie sie da weiter die Rotation in die Reihe bekommen. Spielentscheidend waren sicherlich, dass 44 Punkte von der Bank kamen, davon Gerald Green 24 und 6 Dreier. Und geschossen haben sie noch besser, bei 51% aus dem Feld und 52% von der Dreierlinie ist es natürlich schwer, dann ein Spiel aus der Hand zu geben. Ja, habe ich auch gar nicht mehr so viel zu sagen, nur dass im Gegensatz zum Spiel vorher gegen Toronto, wenn der Backcourt halt funktioniert mit Dragic und Bledsoe, die im ersten Spiel gegen Denver 41 Punkte zusammen aufgelegt haben, dann wird es halt schwer für den Gegner. Wenn die Bälle laufen, wenn die Guard-Rotation läuft, dazu ein recht ordentliches Spiel von Markieff Morris mit 15, 10 und 7, der viel gearbeitet hat in diesem Spiel. Aber, und da kommen wir ja dann in den weiteren Spielen nochmal drauf, diese Punkte von Gerald Green, auch diese 6 von 11 von der Dreierlinie, das ist halt der klassische streaky Shooter, auf den du dich nicht immer verlassen kannst. Und die nächsten Spiele zeigen dann auch, wenn du dich nicht auf ihn verlassen kannst, er aber meint, nach so einem Spiel trotzdem sich die Schüsse nehmen zu müssen, dann wird es halt wieder eng. Ja, Gerald Green, da würde ich jetzt vielleicht auch verweisen darauf, dass ich nachher noch ein bisschen über Gerald Green explizit sprechen werde oder möchte. Das Spiel, das darauf folgte, war dann auch direkt das Rückspiel. Da haben sie auswärts dann gegen Denver gespielt. Klar, auswärts in Denver ist immer schwierig mit dem Höhenunterschied, die Mile High City. Gerade wenn das in aufeinanderfolgenden Tagen ist, ist es schwer, dann da mitzuhalten und zu rennen, wenn das Team aus Denver das gewöhnt ist. Müsste man eigentlich von ausgehen, dass Phoenix keine Probleme hat zu rennen, weil sie selber den vier schnellsten Pace der Liga spielen. An dem Tag hat es jedoch nicht gereicht, haben sie eine Klatsche, kann man schon sagen, bekommen mit 25 Punkten Unterschied. Das Shooting war down, unter 40% aus dem Feld. Was aber am entscheidendsten war, ist, dass sie nur 34 Rebounds geholt haben und der Gegner 58. Genau das habe ich mir auch aufgeschrieben, das darf halt nicht passieren. Und wenn der Gegner schon, ich glaube, da waren sogar 19 offensive Rebounds dabei von Denver oder so. Und das darf, also Denver hat jetzt nicht unbedingt Zach Randolph und Marc Gasol da unterm Korb, die da, wo du sagen könntest, okay, das kann mal passieren, da hast du halt keine Schnitte gegen die beiden. Ich glaube, Hixon hat in dem Spiel 13 geholt und sowas, ne? Kenneth Reed über 10. Das ist halt zu viel. Also 34 zu 58, der Unterschied ist schon, da kannst du halt auch bei dem Spielstand dann hinterher, kannst halt auch so ein bisschen an der Einstellung zweifeln, weil dann bist du nicht bereit gewesen, auszuboxen, das, was du dir vorne in der Offense versiebt hast, dir in der Defense wieder zurückzuholen. 122 Punkte kannst du halt schwierig kassieren, und wenn du dann nicht reboundest und sogar die zweiten Schüsse dir nicht zurückholst, sagen wir mal, dann wird's halt doppelt schwer. Das letzte Spiel diese Woche, was wir behandeln, ist das Spiel gegen die Orlando Magic. Haben sie ganz knapp verloren, 93 zu 90. Ich habe es mir heute nochmal ganz kurz angeguckt, diese Condensed Version vom NBA League Pass, die ja immer so ein bisschen zweifelhaft ist, weil man eigentlich nicht das Spiel sieht, sondern nur die Punkte, die da gefallen sind. Aber da wurde es am Ende nochmal ein ganz enges Höschen. Da wäre es beinahe, genau, da sind die drei auf einmal gefallen und auf einmal schrumpfte und schrumpfte der Vorsprung der Magic dann dahin. Jared Green, hatte ich vorhin mal erwähnt, das eine Spiel trifft er 6 von 11 von der Dreierlinie, in dem Spiel macht er dann nicht 6 von 11, sondern 11 Punkte insgesamt. Du kannst dich halt schwierig dann drauf verlassen. Bledsoe auch nur mit 13 Punkten, 26% von der Dreierlinie, viel zu wenig. Im Grunde können sie von Glück sagen, dass so die Energieleistung am Ende dann noch dazu geführt hat, dass es knapp geworden ist, weil, so wie ich das beobachten konnte, war Orlando schon recht souverän in den Quartern davor, dass sie das Ding auch locker mit 10 Abstand hätten nach Hause fahren können, wären sie ein bisschen cleverer gewesen. In gewisser Weise ist es kein gutes Zeichen für die Phoenix Suns, dass in so einem Spiel die Orlando Magic aussehen wie ein veteranengespicktes Team, das Halbfeldbasketball zelebriert, mit Leuten, die noch recht grün hinter den Ohren sind, wie Victor Oladipo oder Elfrid Payton, die aber ihr Ding, ihren Stiefel darunter spielen halt. Und das war die große Schwäche der Phoenix Suns in diesem Spiel, dass sie es nicht geschafft haben, ein Halbfeldspiel aufzuziehen. Das ist klar, immer wenn der Ball schnell läuft, dann passiert was. Wir haben auch vergessen zu erwähnen, dass Isaiah Thomas verletzt war für die letzten drei Spiele. Das fehlt ihnen sicherlich da ein bisschen der Spark von der Bank. Insofern könnte man jetzt behaupten, okay, Jared Green ist entschuldigt, dass er da ein bisschen grünes Licht hat, weil die Punkte von Isaiah Thomas fehlen. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass, wenn die Defense steht hinten, dass du dann irgendwie Spielzüge ansagst und den Ball laufen lässt, damit du zu einfachen Punkten kommst. Und das hat den Phoenix Suns heute beziehungsweise gestern dann gefehlt, aber auch schon die ganze Saison über. Wir haben jetzt Jared Green schon zweimal erwähnt, insofern werde ich jetzt ein paar Takte noch zu ihm sagen. Was das Spiel gegen Orlando betrifft, war eine Szene eigentlich ziemlich symptomatisch. Das werdet ihr, falls ihr das Highlight-Reel gesehen habt, entweder von dem Spiel selber oder mindestens auch die Top 10, die Daily Top 10 von NBA.com, wird das sicherlich zu sehen gewesen sein, wie Jared Green sich den Alley-oop, sie sich selber wirft also den Ball gegens Brett, hatte keine Anspielstation, und dankt den Ball dann rein, rastet aus. Ich habe eigentlich einen Screenshot machen wollen vom League Pass, um ihn dir zu schicken, von der Bank. Denn alle Spieler der Phoenix Suns auf der Bank sind natürlich ausgerastet und die Coaches saßen alle auf der Bank. Keiner ist aufgestanden und einer machte echt so und hat halt seinen Kopf auf der Hand abgestützt im Sinne von, oh mein Gott, ist das jetzt wirklich passiert? Und klar, man muss das jetzt nicht irgendwie über Gebühr kritisieren. War ein schön anzusehen, war ein cooler Dank. Aber manchmal sind die Phoenix Suns oder wollen sie zu flashy sein, wenn es auch irgendwie anders geht mit zwei schnellen Pässen, dann hast du ein Layup. Dann bist du gar nicht erst in der Situation, keine Anspielstation zu haben und den Ball gegen das Brett werfen zu müssen. Insofern würde ich auch den Vergleich aufziehen, dass Jared Green in einer Liga ist mit Leuten wie Nick Young, J.R. Smith, Jordan Crawford oder Marcus Thornton. Das sind alle Leute, alles Leute, die dir 25 jede Nacht bringen können, vielleicht sogar 30, die gerne mal 5, 6, 7 Dreier einstreuen, aber die auch Spiele aussetzen mental und ganz einfach austauschbare Spieler sind. Das lässt sich auch mit einer ganz neuen oder recht neuen Advanced Statistik, wie es so schön heißt, belegen. Die kommt aus dem Football, wird jetzt häufiger mal genommen, jetzt auch im Basketball, nennt sich VORP, Value Over Replacement. Und das soll halt sagen, okay, wie viel ist dieser Spieler wert gegen einen durchschnittlichen Spieler, wenn man ihn mit diesem ersetzen würde. Das ist eine recht umfangreiche Metrik, die da benutzt wird. Letztlich ist aber, wie man sich denken kann, der Wert, der um die Null ist, nicht unbedingt positiv. Und bei ihm liegt der Wert bei 0,6. Sprich, wenn man dieser Metrik jetzt glauben möchte, er ist recht austauschbar. Und ich glaube, dass das auch eine Sache ist, die im Front Office diskutiert werden muss. Ob man sich vielleicht trennt von ihm oder ob man einen anderen Spieler holt, der ein bisschen mehr noch zu bieten hat, als halt diesen Scoring-Punch von der Bank. Und das ist auch ein Punkt, den ich mir generell, wenn wir dann mal generell über die Phoenix Suns noch sprechen wollen, abseits der Spiele aufgeschrieben habe, dieses streaky Shooting, es fehlt mir so ein bisschen der Go-To-Guy, auf den du dich immer verlassen kannst, weil sich doch sowohl Isaiah Thomas als auch Dragic, Green oder Bledsoe, die gönnen sich alle so jedes dritte, vierte Spiel mal ihre Auszeit, haben so ein 6- oder 8-Punkte-Spiel dabei. Und wie diese Metrik finde ich total interessant, was du gerade gesagt hast, weil das ist auch das, was ich mir bei so einem Gerald Green oder auch bei den Knicks halt immer bei J.R. Smith denke. Ich habe halt lieber einen Spieler, der mir jede Nacht ausnahmslos 14, 4 und 4 oder 14, 4 und 3 oder wie auch immer auflegt, als ein Spieler, der jede sechste Nacht 30 macht und danach und dann abtaucht. Und kein Coach der Welt kann sich darauf verlassen. Und das sieht man ja auch bei den Phoenix Suns. Ich meine, zweitbeste Offense der Liga mit 104,5 Punkten, aber auch zweitschlechteste Defense. Also die Spiele sind immer unheimlich knapp. Mal geht's her, mal geht's hin. Und die Spieler tragen da ihren Teil zu bei. Über wen ich noch relativ viel nachgedacht habe, beziehungsweise noch zwei Sätze verlieren möchte, ist Goran Dragic. Letztes Jahr, und ich hatte es in meiner Wette in diesem Jahr an dich noch prophezeit, dass er dieses Jahr ins All-Star-Team kommt. Es sieht nun alles andere als danach aus. Letztes Jahr 20 und 6 aufgelegt, dieses Jahr aktuell liegt er bei 14, 3 und 3. Also quasi dieser durchschnittliche Spieler, von dem wir eben geredet haben. Und das ist er ja eigentlich nicht. Also vom Talent her, das haben wir letzte Saison über 82 Spiele gesehen, gehört Goran Dragic zu dem oberen Drittel der Point Guards in der Liga, sowohl im Scoring als auch im Auflegen und Vorbereiten. Und ich glaube, er ist derjenige, der diese Verpflichtung von Isaiah Thomas und diese Three-Guy-Point-Guard-Rotation, die Hornacek da im Moment spielen lässt, mit Isaiah Thomas von der Bank, ihn am härtesten trifft. Bledsoe wird sich seine Schüsse immer nehmen, die er haben möchte. Isaiah Thomas bringt das von der Bank, was man von ihm verlangt, Scoring. Aber so richtig seine Nische gefunden hat Dragic darin nicht. Also das Scoring, seine Shooting-Percentages sind alle runtergegangen, seine Assist-Turnover-Raten sind runtergegangen, seine Assists generell sind runtergegangen. Ich glaube, es hat ihm besser gestanden, als er das Team ein bisschen führen konnte, den Überblick übers Spiel gehabt hat und sich das nicht mit zwei anderen Leitwölfen sozusagen auf der Point-Guard-Position teilen müsste. Dazu kommt, dass er im Sommer diesen Jahres Unrestricted Free Agent ist. Isaiah Thomas und auch Eric Bledsoe haben beide Verträge, die über mehrere Jahre laufen, mit auch ordentlich Kohle dahinter. Deswegen wäre vielleicht auch mal der Gedanke bei den Phoenix Suns, oder es wäre vielleicht drüber nachzudenken, ob man sich vielleicht nicht zur Februar-Deadline oder wann auch immer von Dragic, wenn er jetzt noch das Value hat, Trade-Value, was er eben durchaus durch die letzte Saison hat, dann eben noch was zurückbekommt. Und wir haben es gerade angesprochen, im Spiel gegen Toronto zum Beispiel, ihnen fehlt noch einer unterm Korb mit Sicherheit. Also ich glaube, über die Guard-Rotation braucht man sich auch keine Sorgen zu machen. Aber gerade jemand unterm Korb in Return für Dragic würde Phoenix, glaube ich, ganz gut zu Gesicht stehen. Und den Unmut hat Dragic ja schon ein, zwei Mal geäußert. Es gibt nur einen Ball auf dem Spielfeld und den muss ich mir aktuell mit drei Jungs teilen. Das ist nicht so einfach. Wenn die Saison so weiter ihren Verlauf für ihn nimmt mit 14 und 3, dann wird er mit Sicherheit nicht zufriedener und vielleicht auch mal selber im Front Office anklopfen und sagen, Leute, ich sag euch jetzt, es wird ganz schön eng, dass ich hier im Sommer verlängere. Insofern, wenn ihr was für mich zurückhaben wollt, dann macht es am besten jetzt. Nicht mal Philly, und das meine ich jetzt auch ernst, hat so viele Assets wie Phoenix. Phoenix ist das Team in der Liga, das momentan dieses Credo des wir müssen so viele junge Spieler und Diamanten sammeln, wie es nur geht. Draftpicks sowieso. Haben jede Menge Draftpicks, haben super viele junge Spieler, auch Spieler wie Gerald Green, der nicht viel Geld verdient, der sicherlich von einigen Teams in der Liga verlangt wird oder nachgefragt werden würde. Sie haben also durchaus die Möglichkeiten, auf dem Trademarkt aktiv zu werden. Ob das nun jetzt während der Saison noch ist und wie dann Phoenix steht um diesen Zeitpunkt der Trade-Deadline rum, entscheidet wahrscheinlich, ob sie dann aktiv werden und den Schritt gehen, ihn anzubieten, beziehungsweise ihn tatsächlich dann auch zu veräußern oder halt einzutauschen gegen andere Spieler. Oder ob es dann erst in der Offseason ist, wo man einen Sign-and-Trade-Deal machen könnte mit einem Team, das die Dienste von Dragic verlangt. Da gibt es sicherlich viele Möglichkeiten, aber ich gebe dir recht, dass Dragic nicht unbedingt die Ankunft von Isaiah Thomas abgefeiert haben wird, weil Thomas häufig seine Qualitäten in den Vordergrund stellt, was wahrscheinlich auch von den Coaches gewollt wird, das ist das Scoring, und manchmal so ein bisschen ein schwarzes Loch ist offensiv. Man hat letzte Saison gesehen, dass Dragic durchaus gewollt ist, abseits des Balles zu spielen, wenn Bledsoe beispielsweise den Ball hat und in die Zone zieht, weil er durchaus einen Dreier hat, den man garden und respektieren muss. Aber wenn er gemeinsam mit Isaiah Thomas auf dem Parkett ist, kommt da recht wenig. Da steht er halt in der Ecke und kann nicht wirklich viel machen. Insofern hast du das angesprochen, das ist sehr interessant. Defensiv ist es natürlich sowieso immer schwierig für ein Team, das A, klein spielt und B, mit dem Pace wie die Phoenix Suns. Also auf den ersten Blick, wenn man sich da die Teamstatistiken anguckt, denkt man doch, ja, super, ist doch voll klasse. Sie haben im Scoring sind sie wahnsinnig gut, haben da den zweitbesten Wert der Liga, haben die 8 meisten Freiwürfe, die beste Freiwurfquote, die drittmeisten Dreier, sowohl attempted als auch geworfen. Aber das müsste man eigentlich auf 100 Ballbesitze runterrechnen oder angleichen zumindest, um das wirklich vergleichen zu können mit anderen Teams, weil sie wirklich einfach so schnell spielen. Wenn man sich das nämlich anguckt und es abfeiert, muss man dann eben auch die anderen Stats angucken, dass nämlich ja die anderen Teams auch einfach nicht geschlafen haben und wenn du so schnell spielst, dann eben auch sich dementsprechend mehr Rebounds holen. Ich würde da vielleicht auch gerne nochmal über den Tellerrand schauen und einen Begriff aus der National Football League, auch aus der NFL nehmen, weil ich da interessant finde, dass immer mehr davon gesprochen wird, dass Teams mehr Multiple werden. Das sagen immer die Analysten. Was damit gemeint ist, ist, dass die Teams sich immer besser auf die unterschiedlichen Spielstile der Gegner einstellen. Das heißt, es ist nicht mehr so, okay, das eine Team kann nur Defense und das andere Offense und das eine Team kommt über einen Low Post oder über einen Flügel. Die Teams passen sich an, haben mittlerweile, jedenfalls die sehr guten Teams, haben Kader, wo sie gucken können, okay, gehen wir jetzt mit oder spielen wir unseren eigenen Stil? Und dann wirst du manchmal mit deinen eigenen Waffen geschlagen. Und das sieht man diese Saison, dass das bei Phoenix manchmal der Fall ist. Wenn du gegen Teams wie die Clippers spielst, die können groß spielen, die können aber auch Blake auf die 5 stellen und dann rennen die dich aus der Halle. Und dann haben die trotzdem qualitativ in der Breite bessere Spieler, als du sie aufbieten kannst. Und dann guckt halt ein Team mit dieser taktischen Aufstellung wie Phoenix manchmal ein bisschen in die Röhre. Ein paar Schwierigkeiten, die es sonst noch gibt, wenn du Smallball spielst, ist eigentlich klar, dass du kaum Low-Post-Scoring hast, insbesondere wenn du eben nicht die Spieler hast, die dafür geeignet sind. Wenn du jetzt zum Beispiel einen David Lee hättest, das wäre ein Spieler, der trotz seines Albatros-Vertrags sehr, sehr gut passen würde nach Phoenix, weil er eben passen kann, weil er sehr gut reboundet und weil er aus dem Low-Post sehr viel machen kann. Kann auch das Fastbreak laufen, also es ist ein Spieler, der sehr interessant ist. Müsste man gucken, ob man da den Warriors irgendwas anbieten könnte, was sie brauchen. Ich glaube nicht, dass die Warriors das machen werden, so wie sie momentan aufgestellt sind. Aber das wäre eine Option, was dem Team taktisch sicherlich helfen könnte. Sie sind sehr abhängig von dieser Dribble-Drive-Offensive, dass wirklich einer der beiden oder jetzt der 3-Point-Guards in die Zone zieht und dann rausschießt. Wenn du dann Leute hast, in Anthony Tolliver, Jared Green, die den Dreier treffen, ist das gut. Wenn sie nicht treffen, stirbst du mit dem Dreier. Das ist ja, wie gesagt, dieses Stichwort, das wir alle kennen, live by the three, die by the three. Insofern kommt da dann auch die hohe Abhängigkeit von Sprungwürfen zutage. Ich weiß nicht, den letzten Punkt oder vorletzten Punkt, den ich vielleicht noch habe, sie haben außer Bledsoe nicht wirklich einen herausragenden Defensivspieler. Im Frontcourt sowieso nicht. Ich würde auch sagen, dass Green, Tolliver und Thomas mehr oder minder eher Slalomstangen sind, über die man rumläuft. Markieff Morris hat mich da ein bisschen überrascht. Sowieso ein Spieler, mit dem ich sehr zufrieden bin, was seine Fortschritte betrifft, ist der Leading Rebounder mit 6 Rebounds. Das heißt, er macht recht viel, aber das heißt, dass für das Team natürlich dann auch wieder, dass da eine Schwachstelle besteht. Hat nur 5-mal unter 45% aus dem Feld geworfen diese Saison, Markieff Morris. Sehr spielintelligent, ist nicht überhastet, hat also so eine innere Ruhe, wie man es haben will, weiß, wann man schnell spielen muss und wann es mal ein bisschen langsamer gemacht wird. Ich glaube, das ist definitiv wahrscheinlich mit Bledsoe der Spieler, um den Phoenix aufbauen wird. Ja, das nenne ich doch mal ein Team adoptieren. Ich glaube, wir haben alles gesagt soweit für diese Woche. Abschließend, wie immer noch ein ganz kurzer, auch wenn es mir diese Woche schwerfällt, ein kurzer Blick auf die Fantasy-Liga. Wir beide stehen, ich sogar noch schlechter als du, immer noch im Niemandsland der Division. Die Trades sind offen, vielleicht können wir mal kurz sagen, was wir damit gemacht haben. Also an dem einen Sonntag, wo es losging, hattet ihr 3 Trades zur Verfügung. Ab jetzt habt ihr jede Woche einen Spieler, den ihr wechseln könnt. Es sei denn, ihr kauft euch einen Trade dazu für 1,5 Millionen. Ich habe, jetzt muss ich mal zurückrechnen, ich habe Westbrook abgegeben vor seinem Riesenspiel, clever wie ich bin, mir dafür Bradley Beal geholt, der jetzt mein Stinker der Woche war. Ich habe Salinger abgegeben und mir davon von der Kohledifferenz sozusagen von Westbrook und Beal Boogie geholt. Damit bin ich eigentlich recht zufrieden, auch wenn Boogie jetzt ein Spiel ausgesessen hat. Und ich habe mir dann für Otto Porter, den Greek Freak Giannis aus Milwaukee, dazu geholt. Und im letzten Trade jetzt, ja, habe ich Lou Williams für Nerlens Noel ausgetauscht. Ich bin davon ausgegangen oder gehe davon aus, dass durch die Verletzung von DeMar DeRozan Lou Williams eine größere Rolle spielt. Der ist ein bisschen heiß gelaufen in den letzten Wochen. Also vielleicht ist das auch ein Spieler, wo ich auf Wertsteigerung ein bisschen setze, um ihn dann wieder abzugeben. Und da man ja nur einen Trade pro Woche hat, muss man da immer ein bisschen gucken. Also so flexibel ist man da ja nicht, sein Team da komplett neu aufzustellen. Ja, ansonsten vielleicht diesmal nur die Top-Team-Spawns in der Division, die All-Stars, Herne Sitzbaskets, Yannick's Team, Block and Roll, This Shit is Banana, sind die, die sich oben festgesetzt haben, so ein bisschen. Vielleicht könnt ihr auch mal bei Facebook oder in die Division eure Stars aus dem Team schreiben oder vielleicht auch mal die Rollenspieler, die euch so ein paar Punkte geben. Weil anscheinend sind manche nicht so vom Verletzungspech geplagt worden wie wir in der Saison, habe ich das Gefühl. Weil ich glaube, wenn wir beide wir Westbrook haben, wenn der und Derrick Rose und bei mir auch Dwight Howard öfter aufgelaufen werden, dann sähe das alles vielleicht ein bisschen anders aus. Aber hätte, Fahrradkette, ich stehe halt im letzten Drittel der Division, was willst du machen? Ja, ich glaube, da sind wir auch schon am Ende des Pods. Vielen Dank erstmal an die, die jetzt nicht weitergeskippt haben, sondern uns durchgehend hören und auch wenn ihr nicht im Fantasy-Team mitspielt, dann noch zuhören. Ich hätte nämlich dann jetzt als kleines Schmankerl sozusagen, das habe ich ja, glaube ich, die letzten Wochen schon ein paar Mal gemacht, ich nenne es jetzt einfach mal Dinge, die mich zum Schmunzeln bringen. Und da habe ich jetzt diese Woche 3 Sachen gefunden, die ich natürlich euch nicht vorenthalten möchte. Das erste ist kurz und knackig, das ist Amir Johnson trifft den Dreier. Das ist super witzig, weil ich das Spiel gegen Cleveland gesehen habe und da hat Amir Johnson halt ganz smooth 2 Dreier hintereinander getroffen und die Cleveland Announcers, Kommentatoren waren halt total von der Rolle und dachten, was macht der da, wieso darf der überhaupt die Dreier mitnehmen? Das fand ich also witzig. Das zweite ist gestern Nacht passiert, da haben die Brooklyn Nets gegen Chicago gespielt. Und beim Freiwurf hatte KG so die Hände auf Höhe der Knien und musste ein bisschen verschnaufen und da hat Noah halt die Hand vor sein Gesicht gehalten und halt KG hat so getan, als würde er nach ihm schnappen wie ein Hund. Ich find's Weltklasse. Und dann wurde er nach dem Spiel gefragt, ja hier, wie war das, wolltest du ihn beißen? Und hat er Zitat gesagt, wenn ich ihn hätte beißen wollen, dann hätte ich's getan. Shoutout an Mike Tyson. Und das Dritte, was ich euch nicht vorenthalten möchte, ist, ich habe irgendwie einen Boxscore gesehen bei NBA.com und da sind ja rechts immer so kleine Highlight-Sticker von Spielzügen, die du sehen kannst. Und der eine von OKC war betitelt Perkins Hits Tough Fadeaway. Das wird auch das einzige Mal sein, dass das irgendwo gestanden hat in dieser Saison. Ich habe tatsächlich auch noch eins, was mir spontan einfällt. Ihr kennt mit Sicherheit alle den Schiri Joey Crawford. Ja. Seine 99 Jahre, der Glatzköpfige, hat unter der Woche einen Foul angezeigt und ist wie ein junges Reh zum Kampfgericht gehüpft. Das müsst ihr euch unbedingt reinziehen. Sieht total witzig aus. Müssen wir uns gleich nochmal das Gift zusammen angucken. Das ist auf jeden Fall auch ein Schmunzler wert. Ja, dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Bleibt so fleißig beim Kommentieren auf Facebook. Hat richtig Spaß gemacht, wenn ihr auch die Teams angebt, die ihr gerne hättet. Wenn wieder viele unterschiedliche dabei ist, lassen wir das losentscheiden. Aber ihr wisst ja ganz genau, irgendwann kommt jeder mal dran. Und ihr bestimmt, wann das ist. From downtown. Reingehauen.